بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بقمت من أمن الله صلى الله عليه وسلم من هذا المهات شكايت من البروفيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wir sind immer noch im ersten Band von Fiqh al-Tahara, Fiqh über die Reinigung. Und das erste große Thema waren ja die sogenannten Wasserarten. Das zweite Thema sind die Gefäße. Und wir befinden uns im Thema der Gefäße. Warum? Weil wir grundsätzlich ist die Logik dahinter, dass das Wasser, das wir verwenden wollen, irgendwie aufbewahrt werden muss. Und eine Form der Aufbewahrung ist, dass man damals Lederbeutel verwendete. Und deswegen jetzt heute die Thematik über Tierhäute und ihre Verarbeitung zu Leder 2.11. Da Wasser damals unter anderem in Behältern aus Leder aufbewahrt wurde, stellt sich die Frage, ob solche Behälter tahir sind oder nicht. Die Haut stammte entweder von Tieren, die man grundsätzlich essen darf, oder solchen, die zum Verzehr verboten sind. Also die Thematik, die da zugrunde liegt, ist ja, dass ein Tier, wenn es tot ist, ja, wie heißt es, dann stellt sich die Frage, also grundsätzlich gesehen ist ein Tier, das tot ist, unrein, najis. Es sei denn, so, und das ist die Frage, es sei denn, bei Tieren, die man essen darf, wie zum Beispiel ein Schaf, wenn es halal geschlachtet wurde, dann ist dieses Tier tahir. Das heißt auch, dass die Haut des Tieres tahir ist. Wenn diese Haut zu Leder verarbeitet wird, ist diese Haut immer noch tahir und kann quasi als Gebetsteppich fungieren oder als Behälter für Essen, für Trinken und ähnliches. Aber wenn wir ein Tier haben, das eben nicht halal geschlachtet worden ist, stellt sich die Frage, kann man trotzdem von der Haut profitieren? Und wenn ja, unter welchen Umständen? Das ist die Thematik, die hier zugrunde liegt. Und deswegen stellt sich die Frage 2.11.1, wodurch die Haut tahir wird. Wodurch wird also die Haut eines Tieres tahir? Die Haut eines Tieres wird durch eine von zwei Methoden tahir. Erste Methode, Zakah. Zakah. Also wie Zakah, die Pflichtabgabe, nur am Anfang mit Dal, mit dem Harf Dal, mit dem Dal, mit Punkt. Sobald ein Tier durch Zakah getötet wurde, ist seine Haut tahir. Okay, was heißt Zakah? Zakah, liebe Geschwister, bedeutet, dass es auf eine Art und Weise getötet wurde, dass es für uns halal ist zu essen. Das ist in Bezug auf Zakah. Sobald ein Tier durch Zakah getötet wurde, ist seine... Und deswegen Zakah muss nicht Schlachten alleine bedeuten, kann auch durch Jagen geschehen. Ja? Und deswegen, jetzt hier sagt der Autor, sobald ein Tier durch Zakah getötet wurde, ist seine Haut tahir. Das gilt sowohl für zahme Tiere als auch für Jagdtiere. Zakah ist entweder Zabh, Nahr oder Said. Ja? Zabh ist das klassische Schlachten. Nahr ist, dass man ihm in die Brust ein Stich verpasst, wie man das bei Kamelen oder Kühen macht. Und Said ist eben durch die Jagd, praktisch durch das Erschießen. Darüber sind sich die Gelehrten einig. Allah sagte nämlich, وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُنْخَنِقَةُ Entschuldigung, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِينِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ. Verboten ist euch der Genuss von Verendetem. Verendete ist ein Tier, das von alleine gestorben ist. Blut, oder nicht durch Zakah gestorben ist. Ja? Blut, Schweinefleisch. Ja, Verbot ist für uns, Blut zu. Das ist alles Najis. Schweinefleisch, Najis. Und dem, worüber ein anderer Name als Allahs ausgerufen worden ist. Das ist ebenfalls Najis. Und der Genuss von Ersticktem, Erschlagenem, zu Tode gestürztem oder Gestoßenem. Und was von einem wilden Tier gerissen worden ist. Und jetzt kommt die Ausnahme. Außerdem, was durch die Dakar umgekommen ist. Das heißt, wenn wir ein Tier haben, das am Ersticken ist, oder das man geschlagen hat und am Sterben ist, oder das gestürzt ist und am Sterben ist, oder das gestoßen worden ist von einem anderen Tier und am Sterben ist, sollten wir, oder das von einem wilden Tier gerissen worden ist, sollten wir eines dieser Tiere noch lebendig erwischen und dann durch Zakah töten, wie zum Beispiel durch das Schlachten Dhabih mit dem Namen Allahs Azza wa Jal, dann ist das Tier halal. Das ist die erste von zwei Methoden, wodurch eine Haut tahir wird. Zweitens Gerben. Das Gerben ist ebenfalls eine Möglichkeit. Der Beweis dafür, dass das Gerben ein Ersatz für Zakah ist, ist folgender Hadith: Dibaruha Zakatuha. Der Prophet a.s. sagte zwei Wörter, die wir umschreiben müssen mit vielen deutschen Wörtern, nämlich das Verarbeiten der Haut eines verendeten Tieres zu Leder ist dessen Zakah. Das heißt, wie können wir, wenn wir ein verendetes Tier haben, Meta, ein Tier haben, das eben nicht durch Zakah getötet worden ist, dann ist es Najis und die Haut ist Najis. Wie können wir aber dafür sorgen, dass wir die Haut trotzdem verwenden? Wie kann sie tahir werden? Er sagte, indem du diese Haut von diesem toten Tier zu Leder verarbeitest. Das ist die Form von Zakah, die jetzt noch möglich ist, weil das Tier ist ja schon gestorben. Also, wenn man die Haut eines verendeten Tieres zu Leder verarbeitet, wird sie dadurch tahir. Das ist der Hadith des Propheten a.s. Die Frage lautet nun, gilt dies für alle Tiere oder nur für solche, die man auch essen darf? 2.11.2. Also wir wollen ja jetzt schauen, gibt es einen Unterschied zwischen einem Schaf und einem Löwen? Oder wird bei beidem die Haut tahir? Oder also vergleichen die Haut einer Kuh mit der einer Schlange? Weil eben Schlangen und Löwen sind halt beides Tiere, die man nicht essen darf. Die Frage ist, gibt es einen Unterschied zwischen diesen beiden. Erstens schauen wir uns Tiere an, die man essen darf. Tiere, die zum Verzehr erlaubt sind. Das ist ein Ausschnitt jetzt aus einem anderen Kapitel in den Fiqh-Büchern. Gibt es ein Kapitel über Al-At'ima, die Nahrungsmittel, was aber relativ spät kommt. Eines der späteren Kapitel im Fiqh ist. Aber wir brauchen das hier. Ähnlich wie zum Beispiel, als wir, ähnlich wie im Kapitel über die Hajj gesprochen wird, über ein paar Sachen aus dem Kapitel über die Heirat, an Nikah, weil eben eine Frau für ihre Hajj einen Mahram braucht. Und man muss geklärt werden, was ein Mahram ist. Deswegen dieses Kapitel ist jetzt eine Anschneidung dessen, was ausführlicher an anderer Stelle behandelt wird. Landtiere. Erst einmal schauen wir uns die Landtiere an, die Tiere, die zum Verzehr erlaubt sind. Landtiere, die man essen darf, teilen wir in zwei Kategorien auf. Erstens durch Zakah gestorbene. Und da haben wir wiederum zwei Arten. Wir haben zahme Tiere wie Kühe, Schafe und so weiter. Wir haben wilde Tiere wie Gazellen Bergziegen und so weiter. Die Haut solcher Tiere ist durch Zakat daher. Von darüber gibt es überhaupt gar kein Problem. Ein Tier, das sowieso zum Essen erlaubt ist und zum Essen geschlachtet worden ist, durch Zakat, wir dürfen das Tier essen, dann dürfen wir auch dessen Haut verwenden. Weil darüber gibt es kein Problem. Zweitens, jetzt die Landtiere, die zum Verzehr erlaubt sind, die allerdings nicht durch Zakat gestorben sind, sondern sind verendet. Meta, wie zum Beispiel ein Tier, das runtergefallen ist von einem Hochhaus und tot ist. Oder ein Tier, das einfach von alleine gestorben ist. Das nennt man Meta. Schauen wir uns das Meta-Tier jetzt genauer an. Uns interessiert in erster Linie die Haut dieses Meta-Tieres. Dann interessieren uns, weil es an der Stelle gerade passt, auch andere Teile des Tieres, wie Milch, Haare, Knochen und so weiter. Schauen wir uns erst einmal die Haut an, weil das ist das Entscheidende in diesem Kapitel. Die Gelehrten sind unterschiedlicher Ansicht, ob die Haut veränderter Tiere durch Gerben daher wird. Also, normalerweise würde man denken, der Hadith vorhin ist doch klar. Dibaruha dakatuha. Das heißt, wenn du ein Tier hast, das verendet ist und du deren Haut gerbst, das heißt zu Leder verarbeitest, dann wird es doch dadurch tahir. Warum sind dann die Ulama, rahimahumullah ta'ala, unterschiedlicher Ansicht? Etwa deswegen, weil sie den Hadith nicht kannten? Schauen wir uns das genauer an. Oder vielleicht, weil sie den Hadith unterschiedlich verstanden haben. Die erste Ansicht besagt, und das ist die Ansicht der allermeisten Gelehrten der Sahaba und Tabi'in, rahimahumullah ta'ala wa radiyallahu anhum, wie Ali ibn Abi Talib, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud und von denen danach Abu Thawr, Ishaq ibn Rahaway, Abdullah ibn Mubarak. Und das ist auch die Ansicht der Hanafiya, Malikiya, Shafi'iya und Zahiriya und der Ahlul Hadith. Auffallend ist, dass die Hanabila fehlen in diesem Zusammenhang. Und das ist auch genau da, wo sie gegen den Strom schwimmen, wie wir gleich sehen werden. Diese Meinung, das heißt, dass die Haut durch das Gerben tahir wird, selbst wenn es ein verendetes Tier war, das man essen darf von den Landtieren, diese Meinung stützt sich auf die klaren, authentischen Beweise aus diesem Kapitel, wie den Hadith, den wir vorhin gehört haben. Die Baruha Zakatuha, das heißt, das Verarbeiten der Haut eines verendeten Tieres zu Leder ist dessen Zakat. طيب. Bedingung ist also die Verarbeitung zu Leder. Mafhum al-Shart, die umgekehrte Schlussfolgerung aus einer Bedingung, würde hier bedeuten, wenn sie nicht zu Leder verarbeitet wurde, ist sie najis. Und das stimmt ja auch. Mafhum al-Shart, das ist eine der 10 berühmten umgekehrten Schlussfolgerungen. Hier geht es hier um die Bedingung, ja, weil er sagt ja, Bedingungen dafür, durch den Hadith sagt er, Bedingungen dafür, dass du die Haut zu Leder verarbeiten darfst, die Bedingung dafür, dass die Haut tahir wird, ist, dass sie zu Leder verarbeitet. Das nennt man umgekehrte Schlussfolgerung aus einer Bedingung. Die würde jetzt bedeuten, wenn du sie nicht zu Leder verarbeitest, diese Bedingung nicht erfüllst, dann ist sie auch nicht tahir, sondern najis. Weil Mafhum al-Shart ist gemäß der richtigeren Ansicht unter den Usul-Gelehrten eine Hujja. Grundsätzlich ist also Tierleder najis, ausgenommen ist nur das, was der Gesetzgeber ausgenommen hat. So, das war ihr Textbeweis. Ihr logischer Beweis. Zakah macht die Haut eines Tieres tahir, weil man es ausbluten lässt und nur durch tahir Blut und nur tahir Blut zurückbleibt. Das heißt also, beim Gerben wird auch die Najasa aus der Haut entfernt, folglich ist auch die gegerbte Haut tahir. Die Haut, die mit Blut vermischt ist, ist najis. Warum? Sagen sie, aufgrund des Blutes. Aufgrund des Blutes. weil das, aber wenn das Blut entfernt wird durch das Gerben, sagen sie, gibt es keinen Grund mehr, die Haut als Najis zu definieren. Aber das ist ein zweiter logischer Beweis. Die zweite Ansicht besagt, die Haut wird durch Gerben nicht daher. Das heißt, du hast ein totes Schaf und du bearbeitest dieses zu Leder, es ist trotzdem Najis. Diese Ansicht ist die Ansicht von Umar ibn Umar radiallahu anhuma, eine Überlieferung über Imam Malik und die bekannte Überlieferung über Imam Ahmed rahimahullah ta'ala. Das ist die bekannte Ansicht, wie gesagt, unter den Hanabila. Die Gelehrten mit dieser Meinung sind der Meinung, dass die mit dieser Ansicht sind der Meinung, dass die Beweise der ersten Gruppe durch folgenden Hadith aufgehoben werden. Also hier sehen wir, wieso verwerfen sie die erste Überlieferung und sagen, dieser Hadith, der galt eine Zeit lang, ist aber nicht mehr gültig. Er ist aufgehoben worden. Durch den folgenden Hadith, Abdullah ibn Ukaym berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam einen Monat vor seinem Tod an Juhayna einen Brief schrieb. Juhayna ist ein Stamm. In diesem Brief stand: Ihr sollt weder von der Haut noch von den Sehnen eines verendeten Tieres Gebrauch machen. Dieser Hadith des Propheten a.s. der, wie gesagt, wurde ein Monat vor seinem Tod geschrieben, oder der Brief wurde geschrieben. Und das weist darauf hin, dass alles, was zuvor gewesen ist, aufgehoben worden ist. Dieser Hadith ist umstritten. Denn Abdullah ibn Ukaym berichtet den Hadith über mehrere ältere Leute aus dem Stamm Juhayna. Folglich ist der Isnad nicht geschlossen, sondern Mursal. Außerdem ist er zwischen Abdurrahman ibn Abi Layla und Abdullah ibn Ukaym munqati'. Denn er hat den Hadith nicht direkt von Abdullah gehört. In manchen Isnads beliefert Ibn Abi Layla durch An'ana direkt, aber um sagen zu können, dass diese geschlossen ist, bräuchte man einen Isnad, in dem Ibn Abi Layla ausdrücklich sagt, Abdullah gehört zu haben. So, das sind also die hadithtechnischen Schwierigkeiten dieser Überlieferung. Vom Matn her gibt es folgenden Ittirab. Ittirab heißt, man hat einen Widerspruch, der sich nicht lösen lässt. In manchen Versionen ist die Rede von 2 Monaten, in anderen von einem Monat, wieder um anderen von 3 Nächten. Aber da dieser Ittirab nur in manchen Isnads vorkommt, umgehen wir ihn und wählen die authentischen. Das heißt, wir haben hier einen Hadith, der allerdings umstritten ist. Nach korrekter Ansicht ist er aber authentisch. Nach korrekter Ansicht ist er aber authentisch. Da der Prophet a.s. diese Aussage einen Monat vor seinem Ableben getätigt hat, weist er auf Nasch hin. Nasch ist die Aufhebung eines vorigen Gesetzes in diesem Zusammenhang. Die dritte Ansicht. Das war die zweite Ansicht. Jetzt kommt die dritte Ansicht. Das ist die Ansicht von Imam Zuhri, rahimahullah ta'ala. Die Haut von Meita ist Tahir und muss gar nicht erst durch Gerben Tahir gemacht werden. Diese Ansicht ist Schad. Schad heißt in diesem Zusammenhang, die ist schwach, daif, und stützt sich auf folgende Überlieferung. Maimuna radiallahu anha sagte: Einmal wurde einer von uns freigelassenen Sklavin ein Schaf von der Zakah geschenkt. Das Tier starb dann. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam dort vorbei und sagte: Warum habt ihr seine Haut nicht gegerbt und davon profitiert? Sie sagten: O Gesandter Allahs, es ist verendet. Er sagte: Verboten wurde nur, es zu essen. Und in manchen Versionen dieser Überlieferung kommt das Gerben gar nicht vor. Das ist natürlich die Überlieferung, die das Gerben nicht erwähnen. die sind ein Hinweis darauf, dass er gesagt hat, warum habt ihr nicht davon profitiert? Hättet ihr doch davon profitiert von diesem toten Tier, von dieser Haut. Und manche haben dann offensichtlich verstanden darunter, dass die Haut an sich tahir ist, auch ohne Zugär. Beim Abwägen der Beweise kommen wir zu folgendem Schluss. Erstens, in Bezug auf die Authentizität gilt, die Beweise für die Erlaubnis sind eindeutig und ohne Zweifel authentischer als die anderen. Zweitens, in Bezug auf den Inhalt ist der Hadith von Abdullah ibn Fukayn nicht eindeutig, da im arabischen Text für Haut das Wort Ihab steht. Dieses bezieht sich sowohl auf Haut, die gegerbt wurde, als auch auf nicht gegerbte Haut. Unter Berücksichtigung der anderen Hadithe gehen wir deshalb bei diesem Hadith von Abdullah ibn Zukayn davon aus, dass hier nicht dass hier die Rede von nicht gegerbter Haut ist. Drittens, auch wenn der im Hadith erwähnte Brief nur einen Monat vor seinem Tod sallallahu alaihi wasallam geschrieben wurde, kann innerhalb dieses einen Monats einiges geschehen sein, sodass nicht gesichert ist, dass die Erlaubnis wirklich aufgehoben wurde. Also zusammengefasst sagen wir, dass die eindeutigen Hadithe besagen, dass gegerbte Haut aus einer Najis Haut eine Tahir Haut macht. Und diese Hadithe sind authentischer als die Hadithe, die von einer Aufhebung sprechen. Zweitens, die Hadithe, die von einer Aufhebung sprechen, dieser Hadith von Abdullah ibn Zukayn, reden von einem Begriff, der sowohl bedeuten kann, dass es um gegerbte Haut geht, als auch nicht gegerbte Haut. Wenn wir so einen Fall haben, dann sagt man, da man diesen Hadith so verstehen kann, dass er in Übereinstimmung ist mit allen anderen Überlieferungen, man ihn aber auch dahingehend verstehen kann, dass er mit den anderen Überlieferungen einen Konflikt darstellt, gilt grundsätzlich, dass die Überlieferungen im Einklang miteinander sind. Drittens, auch wenn dieser Hadith oder wenn dieser Brief des Propheten ﷺ einen Monat vor seinem Tod gewesen war und er sich beziehen sollte auf gegerbte Haut, dann sagen wir, wann wurden die anderen Hadithe gesprochen? Wenn die anderen Hadithe nach diesem Hadith gesprochen worden sind, dann ist die Aufhebung genau andersherum. Und deswegen, das ist das Problem. Man kann erst von Aufhebung sprechen, wenn die Authentizität von beidem gewährleistet ist und auch klar ist, dass die eine Überlieferung vor der anderen gesagt worden ist. Und wenn das nicht klar ist, kann man nicht von Aufhebung sprechen. Und deswegen ist die richtigere Ansicht die Ansicht der Mehrheit der Ulama, rahimahumullah tabaraka wa ta'ala. Und auch so viel dazu, weil öfter die Leute fragen, geht es in diesem Buch um die Ansicht der Hanbaliyya, der hanbalitischen Rechtsschule? Wie ihr sehen könnt, nicht immer, nein. Also es geht hier nach der Gelehrte, hafizahullah ta'ala, erwähnt die Ansichten ausführlich bei der Gruppen und am Ende des Tages wägt er ab und bevorzugt diejenige, die gemäß den Usul, die gemäß den Grundlagen des Fiqh, die richtigere Ansicht darstellt. Und in diesem Fall ist die Ansicht der Mehrheit. Und das haben wir auch schon gesehen in Bezug auf, oder das werden wir noch, das haben wir schon gesehen in Bezug auf die Gefäße, wenn man Wudu macht, wenn man Wudu macht aus einem goldenen Gefäß oder silbernen Gefäß, ob der Wudu gültig ist oder nicht gültig ist. Aber auch hier, es ist die Ansicht der Hanbaliyya, die schwächere Ansicht, Wallahu a'lam. So viel zu der Thematik der Haut. Jetzt gucken wir, weil es gerade passt, wir haben ein Meiter, also ein verendetes Tier, und haben davon jetzt die Milch bzw. die Knochen. Wie ist es da? Alles andere vom verendeten Meiter ist Najis. Auch die Milch und Teile davon. Denn Allah Azza wa Jal hat das Verendete insgesamt für Haram erklärt. Das heißt auch, wenn wir ein totes Tier haben, ist das die Haare von diesem Tier, die Milch von diesem Tier, alles ist grundsätzlich Najis, das gesamte Tier. Das ist die Ausgangslage. Gemäß Ijma' werden die Haare durch den Tod nicht Najis. Das heißt also, wir haben die Milch, das Fleisch, die inneren Organe, all das wird Najis. Aber die Haare davon nicht. Die allermeisten Gelehrten sind nämlich der Ansicht, dass die Haare nicht zur Lebendigkeit eines Lebewesens beitragen, beziehungsweise dass die Seele sich dort sie nicht durchdringt. Dass die Seele sich nicht befindet dort, wo die Haare sind. Die Haare unter anderem bleiben daher, denn sie dürfen schon zu Lebzeiten abgeschnitten werden. Das ist Beweis. Schaut euch mal an, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, in Surah An-Nahl, Vers 80, 16, 80, und ihre Wolle und ihr Pelz und ihr Haar gab er euch zu Gebrauchsgegenständen und zur Nutznießung für eine bestimmte Zeit. Subhanallah, könnte jemand fragen, was hat dieser Vers mit der Sache zu tun? Und ihre Wolle und ihr Pelz und ihr Haar gab er euch zu Gebrauchsgegenständen. Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, zu den Gunsterweisungen, die ich euch gegenüber gegeben habe, ist, dass das Fell, die Wolle, die Haare, der Pelz von Tieren, das benutzen dürft. Grundregel ist allerdings, die Grundregel, die man vorher wissen muss, um das zu verstehen, wenn du von einem Tier etwas abschneidest, wenn du von einem Tier etwas wegnimmst, dieses Abgeschnittene, ist es Tahir oder Najis? Die Antwort lautet, dass es ist genauso, wie wenn dieses Tier als Ganzes gestorben wäre und Meta wäre. Das heißt also, wenn du ein Schaf hast und das Schaf verendet, dann ist es Najis. Also ist auch grundsätzlich das, was du vom Tier wegmachst, zum Beispiel ein Bein amputierst, ein Auge, irgendwas, dann ist es auch Najis. Umgekehrt, wenn es Tahir ist, ist es auch Tahir. Wie beim Menschen. Der Mensch ist Tahir. Richtigerweise. Der Mensch ist, der Muslim als auch der Kafir ist Tahir. Wenn also ein Arm amputiert wird von einem Menschen oder ein Bein, laqadar Allah azza wa jal, dann ist das Amputierte ebenfalls Tahir. Tayyib. Aber in diesem Vers hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, dass zu seiner Gunsterweisung uns gehört, dass er uns die Wolle der Tiere zur Verfügung gestellt hat. Wenn ich aber die Wolle eines Tieres nehme, eines Schafes nehme, dann müsste es ja eigentlich gemäß diesem Vers Tahir sein. Ist es auch. Es ist Tahir. Also widerspricht es der Regel, die wir gerade eben erklärt haben. Und das ist eben genau der Fall. Und das weist eben darauf hin, dass die Haare eine Sonderstellung haben, diesen Zusammenhang. Nur wenige Gelehrte betrachten sogar, die Schafi'ier, betrachten sogar die von einem lebenden Menschen abgeschnittenen Haare als Najis. Doch diese Ansicht wird durch folgenden Hadith zurückgewiesen. Anas ibn Malik radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam nach dem Friseur verlangte. Dieser rasierte seine rechte Kopfhälfte. Dann verteilte er immer ein oder zwei Haare unter denjenigen, die bei ihm waren. Danach rasierte er die linke Kopfhälfte. Dann sagte er, ist Abu Talha da? Woraufhin er sie ihm gab. Radiallahu anhu. Die Gelehrten argumentieren, dass dies nur für die Haare des Propheten sallallahu alaihi wasallam gelte, aber grundsätzlich gilt für andere dasselbe wie für den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die Besonderheit im Hadith liegt in der Verteilung der Haare und nicht in deren Reinheit oder Unreinheit. Was für die Haare gilt, gilt auch für Wolle und Federn. Kommen wir zu den Knochen. Die meisten Gelehrten betrachten Knochen einer Maita als Najis. Aus der Ansicht der Mehrheit ergibt sich, also warum? Weil der Allah subhanahu wa ta'ala das gesamte Tier als Najis bezeichnet hat. Und dazu gehören die Knochen ja auch. Ich glaube, die Haare auch. Ja, die Haare haben wir gerade erklärt, warum sie nicht dazu gehören. Also die meisten Gelehrten betrachten Knochen einer Maita als Najis. Aus der Ansicht der Mehrheit ergibt sich, dass auch Hörner und Nägel der Maita sowie Kamel, Pferde, Pfoten und so weiter Najis sind. Sie begründen ihre Ansicht mit der folgenden Aya. Allah subhanahu wa ta'ala sagte sinngemäß, er führt uns ein Beispiel an, der Mensch, der nicht an Allah glaubt, nicht an Qiyamah glaubt, er führt uns ein Beispiel an, vergisst seine eigene Erschaffung. Er sagt, wer macht die Knochen wieder lebendig, wenn sie zerfallen sind? Sag, wieder lebendig macht sie derjenige, der sie das erste Mal hat entstehen lassen, und er weiß über jede Schöpfung Bescheid. Gemäß dieser Eier werden die Knochen wiederbelebt, das bedeutet, dass sie schon zuvor lebendig waren. Manche dieser Gelehrten erlauben die Verwendung von Knochen einer Maita nur in Bezug auf die Reinigung von Silber. Das heißt also, es geht darum, Knochen waren lebendig, sind tot. Nicht wie die Haare. Die Haare galten nicht als lebendig, von vornherein nicht. Die Seele durchdringt sie nicht. Deswegen gelten sie auch nicht als Maita. Maita heißt verendet, gestorben. Weil was nie gelebt hat, kannst du auch nicht sagen, dass es gestorben ist. Aber bei Knochen ist es eben der Fall aufgrund dieses Verses, das ist die Argumentation. Andere Gelehrte sind hingegen der Ansicht, dass die Knochen nicht zum lebendigen Teil eines Lebewesens gehören und betrachten sie somit als Tahir, nämlich die Hanafiya. Was die Eier angeht, so seien damit nicht die Knochen selbst gemeint, sondern vielmehr der Besitzer dieser Knochen. Und das ist ihr Argument in Bezug auf diejenigen, die sich auf diesen Vers berufen. Sie sagen, die Eier, wer macht sie wieder lebendig, die Knochen, gemeint ist der Mensch, dem diese Knochen gehören und nicht die Knochen an sich, weil die Knochen an sich sind ja kein Mensch. Die zweite Ansicht ist stark, denn wenn man einen Nagel abschneidet, verspürt man keinen Schmerz. Die erste Ansicht ist allerdings die sicherere. Das ist die Sache. Manche Gelehrte sagen, das, was die Seele durchdringt und nicht durchdringt, erkennt man darin, ob man Schmerz verspürt oder nicht. Und bei Nägeln verspürt man keinen Schmerz. Und Nägel sind eine Form von Knochen. Bei ihnen ist das Gleiche. Und deswegen sagen sie, dass diese Dinge nicht Najis werden. Und deswegen sagt der Gelehrte, diese zweite Ansicht ist stark. Und die erste Ansicht ist die sicherere. Sicherere, weil man natürlich aus dem Weg geht, dass man etwas verwendet, was Najis ist. So viel zu den Tieren, den Landtieren. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir inshallah ta'ala Stopp, weil als nächstes müssten wir uns die Meerestiere anschauen und danach die Tiere anschauen, die zum Verzehr nicht erlaubt sind. Dann machen wir noch die Meerestiere, dann haben wir diesen Abschnitt beendet. Dann haben wir die Tiere uns angeschaut, die zum Verzehr erlaubt sind, komplett. Und beim nächsten Mal schauen wir uns die Tiere an, die zum Verzehr nicht erlaubt sind. Dann schauen wir uns die Meerestiere an, 2.11.2.2. Meerestiere sind Tahir, selbst wenn sie verendet sind. Allah Azza wa Jalla sagte, sinngemäß, also 5.96, erlaubt sind euch die Jagdtiere des Meeres und all das Essbare aus ihm. Imam al-Tabari, rahimahullah ta'ala, überliefert über Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhumma, dass er zu dieser Ayah folgendes sagte: Ta'amuhu maitatuh. Die Ayah und all das Essbare aus dem Meer bedeutet, dass davon verendete. Und das ist Tafsir eines Sahabi zu einer Ayah und das ist Hujjah. Das heißt also, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, dass das Verendete aus dem Meer, ein Nahrungsmittel für uns ist. Also ist es daher und die Sache ist erledigt. Deswegen sind die Tiere aus dem Meer für uns daher. Und deswegen, das gilt für alle Tiere aus dem Meer. Wie heißt es? Gemeint sind natürlich die Tiere, die sich hauptsächlich im Meer aufhalten, wie die Fische allgemein und alles, was dazu gehört, wie zum Beispiel Haie, Delfine, wie heißt es? Krebse, Garnelen und so weiter und so fort. All die Tiere, die aus dem Meer sind, wenn sie gestorben sind, sind sie, hat Allah sie als ein etwas Essbares bezeichnet, als ein Nahrungsmittel bezeichnet. Deswegen sind sie Tahir. Und wenn sie Tahir sind an sich und davon gibt es, sollte es davon Tiere geben, die man zu Leder verarbeiten kann, dann ist das für uns erst recht Tahir. Also ist sowieso schon Tahir, dann ist das Gerben von solchen Häuten erst recht Tahir. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala ibn Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.